Dort war es, wo ich die ganze Großartigkeit des Mythos erkannte, der sich erneut unter uns verkörpert hatte. Die Wiedererstehung des Mythos. Im Verlauf der Jahre bin ich nur noch mehr in dieser Gewissheit bestätigt worden. Nichts und niemand wird die Wiederverkörperung, die Vollziehung des Mythos verhindern. Alle Bestandteile treffen zusammen. Alle Erfordernisse für seine Wiederkehr unter den Helden sind erfüllt. Nach meiner Rückkehr vom polaren Erdteil 1948 stellte ich mich einem Gespräch, das unter dem Titel »Die Antarktis und andere Mythen« danach veröffentlicht wurde. Ich muss es auf Wunsch wiederholen, es hat dieselbe Aussage. Das Schicksal hat die Legende in das Eis des Südpols verlegt, voller Symbolik, so als ob es uns anzeigen wollte, dass die Reise des Führers auf seinem Rückweg nach Hyperborea sich nur esoterisch verwirklicht, sich nach seinem Verschwinden von der Erdoberfläche in eine genaue Richtung fortsetzt, dem Südpol zu, zur Antarktis, die sehr wahrscheinlich der Erdteil Hyperborea war, der beschützt wird von einem gewaltigen Eisschild von 14 Millionen Quadratkilometern. Die Katastrophe, die diesen zerstörte, hat auch den Polsprung verursacht, sodass der Nordpol Hyperborea nun der Südpol ist. Chile, unsere mystische Heimat, ist die Zuflucht des Gral. Hierher gelangten die überlebenden Hyperborea in mythischen Zeiten, die weißen Götter der amerikanischen Legenden. Hier folgten die Wikinger ihren Spuren, die Templer und nun die esoterischen Hitleristen mit ihrem Führer, ihrem magischen Führer. Genau darum haben die Juden angefangen, sich hier zu konzentrieren. Dort, im Eis der Antarktis, hat der Führer geschlafen, wie Barbarossa, wie König Anfortas, wie König Arthur, wie Baldur, wie Wotan. Tot und nicht tot, lebendig und nicht lebendig. Im Winterschlaf, während die Raben, Coracenque, der Rabe des Inka, Alcamari, sein magischer Träger, Hugin und Munin, die Raben Wotans, seinen Schlaf bewachen, um ihn im Augenblick größter Notwendigkeit und Gefahr für die arischen Völker zu wecken. Kaiserling sagte, alles, was unterhalb des Mythos liegt, gehört in die Sphäre des Untermenschlichen. So endgültig sind unsere Zeiten im Übergang einer astrologischen Ära zur anderen am Ende des Manvatara, sodass das Symbol bereits für den Tiermenschen sichtbar wird. Nur die Blinden sehen es nicht, die in der Seele blind sind. Der exoterische Krieg ist beendet. Er wurde von den ebenfalls mythischen Juden gewonnen, von ihren Archetypen, den Herren der Finsternis. Aber den esoterischen Krieg hat Hitler gewonnen, der Führer der Arier, der zweimal Geborenen. Jedoch hat dieser Krieg sein Ende noch nicht erreicht, denn er wird nie enden. Die Reise des Hakenkreuzes Svastika Levogira geht weiter nach Hyperborea und darüber hinaus bis zum Morgenstern, jener künstliche Planet, der ein Komet war und nun dort anhielt, jener Gottkrieger des Himmelsgewölbes, jenes Fensters. Seine Krone fiel auf die Erde am Nordpol, den hyperboreischen Kontinent überflutend und seinen himmlischen Prinzen Luzifer, Apollo, Irmin in Fesseln haltend. Mit ihm kam der Gral, sein Geheimnis, seine Erkenntnis. Zurück zum Morgenstern, zum Stern der Morgendämmerung, zum doppelten Gestirn, das auch der Abendstern ist, Jepun, der Stern von El Ella, des doppelten Antlitzes, Baphomet. Dorthin, an Bord eines Vimanas, geht auch der Führer, um wie Kalki wiederzukehren zur Erlösung seiner Krieger, seiner auserwählten Helden, die hier allein im Kampfe eines exoterischen und esoterischen Krieges standen und ihr Leben dafür einsetzten. Die hyperboreischen Divyas, welche bei ihm sind, beneiden jene überlebenden Helden, die in den finsteren Zeiten voller schrecklicher Schatten, ohne zu wissen, dass er bei ihnen ist, sich jedoch alleine glaubten, weitermachten und bis zum letzten Atemzug auf der Oberfläche der Erde kämpften, die völlig vom Feind kontrolliert war. Oasen warmer Wasser zwischen dem Eise, weißes Feuer, gefrorenes Feuer, kalter und geheimer Punkt in der Mitte des Herzens. Zu versuchen, gleichmütig, gelassen, unerschütterlich inmitten des Kampfes, ohne Hass, ohne Groll, ohne Urteil noch Vorurteil, wie der Meister sagte, zu bleiben, jenseits der Leidenschaft, inmitten der Leidenschaft, weit und nah, innen und außen, jenseits des Gottes der Kälte und des Sturmes. Das ist es, ein Hyperborea zu sein, das ist es, nach Hyperborea zu gehen. Das ist, jene uneinnehmbare Region gefunden zu haben, jenes Erdenparadies, Paradesha, die schwarze Sonne der Mitternacht, den höchsten Gipfel des Berges der Offenbarung, Melomoyu, der Kailas, den Mittelpunkt der Person, das Selbst. Das ist die Auferstehung des Führers, Wotans, eines Gottes in uns selbst, im antarktischen Eis, in der mystischen Heimat des Südpols. Das ist der esoterische Hitlerismus.